Die deutsche Geschichte hält viele relevante Lehren bereit, die in seine staatliche Ordnung einfließen müssen. Erstens, am deutschen Wesen muss nicht die Welt genesen. Der deutsche Moralimperialismus von Kaiser Wilhelms Platz an der Sonne über die neue Weltordnung der Nationalsozialisten ist leider, wie die aktuellen Ereignisse zeigen, keineswegs perdu und Vergangenheit. Deutschland sollte daher nicht vor der Tür der anderen kehren, sondern die Freundschaft zu seinen Nachbarn ohne die Überheblichkeit des sozialistischen Moralins pflegen. Zweitens, Deutschland braucht eine freie Wirtschaft, um durch Wohlstand seine Dämonen unter Kontrolle zu halten. Es sind die Krisen als Folge sozialistischer Zerstörungs- und Wühlarbeit, die radikalen und menschenfeindlichen Kräften den Weg an die Spitze des Staates immer wieder gebahnt haben. Freiheit und Wohlstand sind die besten Gegenmittel gegen den Totalitarismus. Drittens, Deutschland besteht aus mehr als nur 12 Jahren Tyrannei. Es hat eine reiche Geschichte und leistete große Beiträge zu Kultur, Erfindungsgeist, Musik und Philosophie. Es hat in der Welt nicht nur Schlechtes, sondern auch viel Gutes bewirkt. Das Land muss aufrechten Hauptes seinen Nachbarn gegenübertreten, ohne die Lehren aus der Hitler-Diktatur deshalb zu vergessen oder zu leugnen. Viertens, der militärische Expansionismus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Urkatastrophe nicht nur des Landes, sondern ganz Europas. Militär muss der Verteidigung dienen und auch so angelegt sein. Das Vorbild ist nicht der Wolf, sondern der Igel. Dafür müssen wir auch weiterhin in Kategorien gemeinsamer Sicherheit mit unseren Nachbarn denken und kooperieren. Fünftens, Deutschland kann und muss nicht die Welt retten. Aber nur ein starkes Deutschland kann anderen in der Welt helfen, wenn wirklich Not am Mann ist. Dafür müssen wir Verantwortung übernehmen, ohne zu bevormunden. Dafür ist es notwendig, einige wenige Orientierungspunkte zur Außen- und Sicherheitspolitik in die Verfassung zu integrieren. Artikel 92. Es ist die Pflicht der Regierung anzustreben, dass wir mit den Nachbarvölkern in gut nachbarschaftlichen Beziehungen leben. Artikel 93. Es ist der Regierung verboten, einen Angriffskrieg zu planen, an ihm teilzunehmen oder ihn durchzuführen. Der Verstoß gegen diese Regelung konstituiert Hochverrat und ist mit lebenslanger Haft ohne Aussicht auf Begnadigung oder vorzeitige Entlassung für die Verantwortlichen zu bestrafen. Artikel 94. Eine militärische Intervention außerhalb des eigenen Staatsgebiets darf nur erfolgen, wenn a. Deutschland zuvor angegriffen wurde, b. durch Angriff auf ein anderes Land der Bündnisfall eintritt, c. die internationale Gemeinschaft einen Angriffskrieg feststellt und Deutschland um Hilfe bittet, um das Völkerrecht wiederherzustellen, oder d. ein Völkermord gestoppt oder verhindert werden muss. Die Sachverhalte müssen einer nachträglichen gerichtlichen Überprüfung standhalten. Unklar definierte allgemeine Sicherheitsinteressen dürfen für eine militärische Intervention im Ausland hingegen nicht herangezogen werden. Artikel 95. Das Land darf und soll sich in internationale Organisationen kollektiver Sicherheit und der Freiheit des Handels einbringen. Es darf jedoch keine Souveränitätsrechte an andere Länder oder supranationale Organisationen übertragen.